Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, sensuality, lusting after things that we're not supposed to lust after. Wir sprachen über die Wollust und über Dinge, die wir nicht begehren sollten. And the next thing that he says, partying. Als nächstes spricht er über Feste feiern. Very interesting that the Passion translated as partying. Es ist sehr interessant, dass die Passion das mit Feste feiern übersetzt hat. No, I don't really like that. Das gefällt mir gar nicht. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because in the original Greek it says drunkenness. That means having drank too much alcohol. Denn im griechischen Original heißt es Betrunkenheit, was bedeutet zu viel Alkohol getrunken zu haben. You know, there are people who are partying and they don't get drunk. And I don't think there's anything wrong with that. Es gibt Leute, die feiern und sich nicht betrinken. Und ich denke nicht, dass daran etwas falsch ist. Remember, I really love the Passion. Du weißt, ich mag die Passion wirklich sehr. But when there are things that the way expressed it, I don't think it's good, I will say that. Aber wenn ich es nicht gut finde, wie sie die Dinge ausdrückt, sage ich das. Now let me go back and remind you of the context that Peter's talking about. Lass mich kurz zurückgehen und dich an den Kontext erinnern, über den Petrus spricht. Peter is saying that we have to stop living the way we lived before we were Christian. Petrus sagt, wir sollen aufhören, so zu leben, wie wir gelebt haben, bevor wir Christen wurden. Now, Peter never, or the Bible actually never says that Christians should not drink alcohol. Petrus sagt nie, so auch nicht die Bibel, dass Christen keinen Alkohol trinken dürfen. It doesn't say that. Das steht da nicht. And even here in the original Greek, the word is not drinking wine, but it's drinking too much wine. Selbst hier im griechischen Original heißt es nicht, dass du keinen Wein trinken darfst, sondern dass du nicht zu viel Wein trinken sollst. It actually means to drink so much that the wine has influenced you and you don't act right anymore. Es bedeutet vielmehr, so viel Wein zu trinken, dass der Wein dich beeinflusst und du dich nicht mehr richtig verhältst. You know, there are people for them that means one glass. Für manche Menschen bedeutet das ein Glas. For others it means four glasses. Für andere sind es vier Gläser. But no Christian should use alcohol until he becomes under the influence of alcohol. Aber kein Christ sollte so viel Alkohol konsumieren, dass er vom Alkohol beeinflusst wird. We should be under the influence of the Holy Spirit. Wir sollen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sein. I, for instance, enjoy a nice glass of wine with a nice dinner and a good company. Ich zum Beispiel genieße ein gutes Glas Wein zu einem feinen Essen in guter Gesellschaft. I don't like to drink a glass of wine by myself. Ich trinke nicht gern alleine ein Glas Wein. But with the right company and nice meal, it's something that I enjoy. Aber in der richtigen Gesellschaft, bei einem guten Essen, genieße ich es. But I don't like even the sensation that the alcohol now has influenced me to the way that I might make a decision that I otherwise would not make. Aber ich mag nicht einmal das Gefühl, dass Alkohol mich so beeinflusst, dass ich vielleicht eine Entscheidung treffen könnte, die ich sonst nicht getroffen hätte. And that's actually the word that the Greek uses. Das bedeutet das Wort, das im Griechischen hier verwendet wird. Then here he says drunkenness. That's what he uses the Apostle Peter in the Passion here. Dann spricht die Trunkenheit an. Diese Bezeichnung verwendet Apostel Petrus hier in der Passion. But it's interesting that in the Greek you have two words that are similar but not the same. Es ist interessant, dass es im Griechischen dafür zwei Wörter gibt, die sich ähneln, aber nicht dasselbe bedeuten. You know, here when it says partying, the Greek already uses the word as to be under the influence of drinking. Wenn es hier zuerst Feste feiern heißt, bedeutet das Wort im Griechischen unter dem Einfluss von Alkohol stehen. And then when he uses the other word, which the Passion here translates as drunkenness. Dann verwendet das andere Wort, das die Passion hier mit Trunkenheit übersetzt. The Greek actually uses this that you are already totally drunk. Was im Griechischen bedeutet, dass du schon total betrunken bist. You know, so of course, we should not only not be totally drunk. Wir sollen nicht nur nicht völlig betrunken sein. But we also should not be under the influence of the alcohol, so that we might do things we wouldn't do otherwise. Sondern auch nicht unter dem Einfluss von Alkohol stehen, um dann vielleicht Dinge zu tun, die wir normalerweise gar nicht tun würden. You know, it's funny how we've made everything by law instead of everything by what brings life and what brings death. Es ist komisch, dass wir aus allem ein Gesetz gemacht haben, anstatt zu schauen, was uns Leben bringt oder was uns Tod bringt. And then the next thing that the Apostle Peter says here. Als nächstes spricht der Apostel Petrus über wild drinking parties. Wilde Trinkgelage. Interesting that he uses three different Greek words that all have to do with the influence of alcohol. Interessant, dass er drei verschiedene griechische Wörter verwendet, die alle mit dem Einfluss von Alkohol zu tun haben. So one in the Greek means an excess of alcohol. Das eine bedeutet im Griechischen ein Übermaß an Alkohol. The other one means that you're already under such an influence that you do stupid stuff. Das andere bedeutet, dass du bereits unter einem solchen Einfluss stehst, dass du dummes Zeug machst. And the third one is a very interesting word. Und das dritte ist ein sehr interessantes Wort. It is, from my understanding of the Greek, so wie ich es vom Griechischen her verstehe, it has, when it says wild drinking party, here is what I understand from the Greek. Wenn er wilde Trinkgelage sagt, verstehe ich es so. It has the understanding that you need alcohol to arouse something in you. Dass du Alkohol brauchst, um etwas in dir wachzurütteln. So it is more the motive behind the drinking. Es geht hier mehr um das Motiv hinter dem Trinken. And I think every Christian needs to respect the conscience of the other. Ich denke, jeder Christ muss das Gewissen des anderen respektieren. But the Bible is clear in this and other passages. Aber die Bibel macht an dieser Stelle und auch an anderen klar, that alcohol should never be used so that the alcohol causes us to do things we would never do. Dass Alkohol niemals so eingesetzt werden sollte, dass er uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir nie tun würden. And then he says one last thing. Die letzte Sache, die er hier anspricht, ist and the last thing that he's using here is and the worship of demons. Die Anbetung von Dämonen. Now, I don't think Christians need to be told that he should not worship demons. Ich denke nicht, dass wir einem Christen sagen müssen, keine Dämonen anzubeten. Now, again, there is truth in how the Passion translates it, but I don't think it's really strong enough. Die Passion übersetzt es ganz richtig, aber auch hier denke ich nicht, dass es stark genug ist. And I will tell you why. Und ich sage dir auch, warum. Because in the Greek it's the word idolatry. Denn im Griechischen heißt es Götzendienst. And we have to talk about this more next time. Und darüber müssen wir das nächste Mal mehr sprechen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.